viele Seiten wie das Telefonbuch von Paris. Voll großer Kleinigkeiten von fein bis tierischem. Über 1000 Bände voll Liebe, Lust und Hass, ich lese drin ohne Ende. Ansonsten fehlt mir was. Manchmal denke ich heimlich, sie ist zu gut für mich. Tanzt von meiner Nase, ist ganz außer sich. Worte süß wie Honig, die Blicke feurig heiß. Hab Angst, mich zu verbrennen. Doch du sagst mir leis, wer jetzt kneift, der steht nicht zu sich. Und dass du vor mir wegläufst, das will ich nicht. Denn wenn ich sehe, dass du da bist, lebe ich. Du hast so viele Seiten wie das Telefonbuch von Paris. Voll große Kleinigkeiten, von fein bis tierisch mies. Über 1000 Bände, voll Liebe, Lust und Hass. Ich lese drin ohne Ende. Ansonsten fehlt mir was. Manchmal denke ich wirklich, die Frau ist nicht ganz dicht. Sprich den ganzen Schwachsinn direkt in mein Gesicht. Worte spitz wie Messer, die Blicke eisig kalt. Die Faust ballt sich zusammen. Doch dann denke ich halt, wer austeilt, trifft vor allen sich. Und dass du dir selbst wehtust, das will ich nicht. Denn wenn ich sehe, dass du leidest, sterbe ich. Du hast so viele Seiten wie das Telefonbuch von Paris. Voll großer Kleinigkeiten, von fein bis tierisch mies. Über 1000 Bände, voll Liebe, Lust und Hass. Ich lese drin ohne Ende. Ansonsten fehlt mir was. Worte klar wie Wasser, die Blicke ohne Zorn, keine Widerrede. Bin froh von dir zu hören. Wer mitfühlt, der findet sich. Und dass du nah bei mir bist, ja, das will ich. Denn wenn ich sehe, dass du hier bist, fehlt mir nichts. Du hast so viele Seiten wie das Telefonbuch von Paris. Voll große Kleinigkeiten, von fein bis tierisch mies. Über 1000 Bände, voll Liebe, Lust und Hass. Ich lese drin ohne Ende. Ansonsten fehlt mir was.